und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom System Matters Rollenspiel Podcast mit Schwerpunkt nicht nur auf DSA, sondern auf allen Rollenspielsystemen. Und mit mir dabei ist der Daniel. Hallo. Der Matthias. Hallo. Und ich bin der Patrick und frage zunächst den Matthias, was gibt's bei dir Neues? Oh Gott, ich darf anfangen. Ja, ich habe mir zwei Sachen hier aufgeschrieben, die ich einmal kurz... Du hast dir was aufgeschrieben? Ich habe mir was aufgeschrieben, ja. Ich habe mir tatsächlich zwei Stichpunkte... Ich habe mir Stichpunkte gemacht, ja. Richtig aufschreiben habe ich verlernt seit der Schule. So. Ja. Und zwar das erste, einmal kurz in den Bereich der Computerspiele. Ich freue mich sehr darauf, eigentlich schon seit Anfang des Jahres, als ich das erste Mal davon hörte, bald im Oktober kommt, und das ist ja auch nicht mehr so lange hin, XCOM. Das von Firaxis, den Civilization-Machern, die versuchen sich an einem Remake des tollen Klassikers hier, UFO, ja, mit Enemies from the Deep und so weiter, ne, diese alte UFO-Reihe. Ich hoffe, die ist bekannt. Ich glaube, Enemy Unknown. From the Deep war ja dann schon, die sind unter Wasser, die sind schon da, genau. Genau, Enemy Unknown, genau, so hieß der erste Teil, genau. Und da gibt's ganz tolle Videos zu sehen, muss ich sagen. Und man merkt auch den, ich bin auch deswegen sehr optimistisch, weil bei zahlreichen Interviews die Leute, man klingt bei den Directern und Producern, die lassen so richtig durchklingen, dass sie Fans der alten Spiele sind. Und ich muss sagen, ich kann es auch kaum erfahren. Also das, gerade in der letzten Zeit, ich glaube Guild Wars war das letzte, worauf ich mich so ein bisschen gefreut habe. Aber da ist jetzt nicht so am Horizont, wo ich sagen muss, oh, das wird ganz toll, da freue ich mich drauf. Aber XCOM ist seit langem mal wieder, doch, da bin ich sehr gespannt darauf. Ich weiß nicht. Das Designer-Team ist, glaube ich, so ausgewählt worden, dass du nur mitmachen konntest, wenn du das Alter auch durchgespielt hattest. So viel zum Fan-Tum, ja, was es da gab. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht dann so eine... ob man das nicht streut, um das war, aber ja. Das hörte sich sehr witzig an. Ja. Und aber ich meine, es spricht ja für die, ich meine, wenn die Leute schon alle Fans des alten Systems sind, mal wieder und dann auch auf dem rundenbasierten System bestehen, wer weiß, also und eben auch diese, ne, es geht ja nicht nur um den taktischen Kampf, sondern eben auch diese Forschung da, und die neuen Ideen, die sie reingebracht haben. Ich weiß nicht, ob du da was von gesehen hast, diese Endfarm, diesen neuen Basisbau, den man dann macht in so einem 2D-Muster, das sah alles sehr toll aus, muss ich sagen. Und ich weiß noch, in so einem Interview hatte, da wurde der gefragt, ob man diese Abfangjäger-Geschichten, wenn die UFOs kommen, ob das auch noch so drin war. Und ob dann auch die Basis nicht sogar angegriffen wird. Und bei einigen Punkten hat man so richtig gesehen, dass dann der, ich glaube, das war ein Producer, dass er so ein bisschen geknickt war. Ja, das weiß ich, das wüsste er nicht, ob man das noch so schafft und so weiter. Aber Fakt ist, in den zahlreichen Screenshots, die ich dann gesehen habe, waren dann wirklich auch diese Abfangjäger dabei, und dann wird man die auch bestücken können und ausrüsten können. Und ich bin gespannt. Also da freue ich mich sehr drauf. Ja, sah jedenfalls sehr gut aus, habe ich auch schon vorbestellt. Ja, genau. Es ist, ich meine, der erste Wermutstropfen war, dass es ein bisschen comichaft der Stil ist. Aber ich muss sagen, wenn man die Trailer dann sieht, wirkt es doch relativ grausam und ernsthaft. Also nicht jetzt unbedingt nach einem Comic-Stil. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Der zweite Themenbereich, worauf, ich schiel da immer mit so einem Auge darauf. Ich bin sicher, das ist bei euch beiden jetzt... auch schon bekannt, dass Fantasy Flight Games sich dem Star Wars Rollenspiel widmet. Und da hatte mich sehr, ich sag mal, verwirrt, dass sich diese Woche eine erneut etwas Neues da getan hat. Und zwar werden die ein neues Produkt dazu rausbringen. Und zwar heißt das Star Wars Edge of the Empire Beginner's Game. Okay, habe ich noch nicht von gehört. Erzähle mir mehr. Es wird von diesem, das normale Rollenspielprodukt, ja, das dicke, den dicken großen Wälzer, so, das reicht denen nicht, sondern die werden dir ein Beginners Game geben. Das ist eine Box, ja, und ich weiß, du magst Boxen, und im Grunde wollen $30 dafür haben. Das ist im Grunde das abgespeckte Regelsystem, um Leute neu einzuführen in das System. Es gibt dann, die Charaktere sind dann vorgestanzt auf so schönen Bogen. Ich meine, wie üblich bei den Jungs da, sehen die Sachen alle ganz toll aus mit neuen Tokens und so weiter. Aber dennoch fand ich sehr interessant, Moment, es wird jetzt also ein Abenteuer, ist da drin, und abgespeckte Regeln, wirklich abgespeckte Regeln. Und jetzt ist die Frage, warum sollte ich mir das jetzt holen? Ich meine, es soll quasi der Einstieg sein für Neueinsteiger. Aber ich frage mich natürlich, und das Zeug sieht alles ganz nett aus, was man da so sieht, neben den Abenteuerbögen und dann eben neuen so schönen Bodenplänen, so sieht das zumindest aus, was man hier sehen kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das hinführen soll. Weil eigentlich ist das ja dann wieder für den Rest des Spiels völlig unerheblich. Ja? Da wird auch geschrieben, Mann. Der Startpunkt des Rollenspiels wird natürlich das Kernregelwerk sein, von dem man aus dann Abenteuer und das die ganzen Quellenbände und so weiter darauf abstimmen wird. Ich weiß nicht, wie gefällt euch das? Für $30 euch zufällig... Wie teuer ist denn das Grundregelwerk? Gibt's da schon Preise? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich damit schon auseinandergesetzt haben. Weil ich meine, manchmal ist sowas ja auch einfach dann, ich will's mal ausprobieren, ich guck's mir mal an. Und wenn du dann wirklich vorbereitet diese Sachen bekommst, kann das natürlich so einen kleinen Bonus geben. Das gibt's ja inzwischen für viele Systeme. Ich glaube, Pathfinder hat das jetzt ja auch, zumindest auf Deutsch kam es jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr zur RPC, die Einsteigerbox. Man versucht so, damit, indem man den Leuten den ganzen Kram an der Hand gibt, inklusive Abenteuer und Bodenplänen und was weiß ich, gleich so eine Grundausrüstung mitzugeben. Und in der Regel läuft es darauf hinaus, dass du später dir das Grundregelwerk noch kaufen musst. Bei Pathfinder genau, sind die, genau, glaube ich, nur bis Stufe 5 oder irgendwie so da drin. Also von daher muss man das immer so ein bisschen abschätzen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen interessanter ist, vielleicht auch erstmal die zu kaufen und das auszuprobieren, ist das was für uns, bevor man zum Grundregelwerk greift. Und da hat man ja dann gar nichts bei, da musst du dir alles selber ausdenken. Wobei ich ja natürlich ebenfalls von einem Startabenteuer dabei ausgehe. Aber ich sag mal, der Fokus scheint hier zu sein, ich habe das hier extra markiert, Features a complete Learn-as-you-go-Adventure. Also der Anspruch ist, während man quasi, auch für den Spielleiter, während man das Abenteuer so nach und nach durchgeht, die zahlreichen, im Grunde das, was wir bei jedem neuen Rollenspiel selber erstmal machen, indem wir uns dann teilweise gekünstelte Situationen erschaffen, um dann erstmal zu gucken, so, wie läuft denn jetzt hier der Kampf und wie läuft denn jetzt hier, versucht den mal zu überreden und so weiter, und dann versuchen wir uns in das Regelsystem erstmal einzufinden. Das soll jetzt quasi diese kleine Box jetzt bieten. Das klingt aber eher danach, als ob gerade ein Rollenspiel Neulinge dann Abnehmer der Box werden. Ja, also, weil im Grunde muss man jetzt ja leider ein bisschen an der Qualität des Abenteuers dann zweifeln, ne? Wenn es eben dieses Learn as you go. Ach, das weiß ich noch nicht mal. Das kann ja trotzdem ganz nett sein. Aber ich glaube, dass das Problem ist nur, der Normalrollenspieler, und ich kann es eben bei Pathfinder, kann ich es dann eben sagen, da ist die Einsteigerbox dann auch nicht so günstig, als dass sich das wirklich lohnt, muss ich sagen. Also das ist einfach sehr schade. Da zum Vergleich, ich habe es gerade hier aufgeschlagen, einen echten Preis haben wir jetzt noch nicht, aber die Beta, die da kann man sich für, also ist jetzt nicht mehr not available, aber für $30 wollten die dafür haben. Naja, das ist auch schon sehr obskur, muss ich sagen, dass so für eine Beta-Version dann sogar noch, und das sogar gedruckt, ne? Das war da, glaube ich, so ein Faktor noch. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also so sehr ich diese Box noch mag, und als Einsteiger ist es, glaube ich, ist wirklich sehr schön, weil man eben dann so ein Komplettpaket hat und man hat dann nicht dieses, gerade bei Pathfinder, dieses unglaublich mächtige Buch, was einem im Grunde sehr wenig Fluff bietet und, glaube ich, nur Regeln. Da ist natürlich dieser Einstieg mit dieser Pathfinder-Box sehr nett, und ich denke, das wird dann bei Star Wars genauso sein. Ob man sich das dann tatsächlich holen sollte für $30, weiß ich nicht. Also das kommt mir wirklich ein bisschen so vor, als würde man damit jetzt komplette Neulinge, die jetzt eben, ich meine, es ist, der Name klingt wohl, ja, Star Wars, dass man dann Leute gezielt damit ansprechen kann, die quasi noch gar nicht den Schritt in das Rollenspiel gewagt haben, um die dann da direkt an die Hand zu nehmen. Ich habe, wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist das doch ein ähnliches System wie Warhammer dritte Edition. Ja, genau. Aber die Frage ist ja, was ist mit diesen ganzen Token und Karten und so weiter? Bei Warhammer ist es ja inzwischen so, du kaufst das Buch und du kaufst dir so ein Set dazu. Gibt's da schon irgendwas, wie das bei Star Wars ablaufen wird? Weil womöglich ist das dann ja, wenn du in der Grundbox zumindest einen wichtigen Teil von solchen Sachen schon mal drin hast, ist das ja nicht ganz vergeudet, so nach dem Motto, die Regeln werden obsolet, das Abenteuer hat man durchgespielt, aber zumindest diesen Kram kann man noch weiter benutzen, bevor man dann sich irgendwann dann noch dieses neue Set kaufen muss. Es wird auf jeden Fall, ist sowas immer teurer, aber die Frage ist, sparst du nicht, wenn du noch nicht mal sicher bist, ob deine Runde das willst, vielleicht erstmal damit, dass du 30 Dollar ausgibst, anstatt dass du, was weiß ich, 40, 50 für das Grundregelwerk und nochmal 20, 30 für die entsprechenden Sets jeweils ausgibst, kommst du nicht am Ende dann womöglich günstiger aus, um es einmal auszuprobieren und dann zu merken, nee, die Gruppe springt da überhaupt nicht drauf an und ansonsten musst du eben dann nochmal in die Tasche greifen und das dazu kaufen. Insofern ist auch diese Pathfinder-Box eigentlich sehr nett, weil da sehr viel Kram drin ist, das muss man einfach sagen, also das ist schon sehr schön. Ich habe hier jetzt ja nur, das ist ja erstmal das fertige Produkt ist ja noch nicht vorgestellt. Fakt ist, hier sieht man nur ein paar Würfel. Also die Würfel sind natürlich wichtig, klar. Aber ehrlich gesagt habe ich noch nicht von zum Beispiel Talent- oder Fertigkeitskarten gehört. Ein Schritt, den ich eigentlich selber sehr begrüßen würde, wenn man die Spieler nicht so damit überfrachtet. Aber ich meine, da kommen wir schon zu meiner Kritik am an der Warhammer 3. Edition. Wer weiß, also das heißt, es ist noch jetzt für mich zumindest noch nicht ganz offensichtlich, welchen Weg man in Star Wars gehen möchte, aber wenn es quasi das System übernommen wird und gerade das Würfelsystem, das habe ich sehr gemocht, das fand ich klasse. Es scheint gerade in diesem Starterpaket allerdings, ich habe hier so ein bisschen, da sind zwei kleine Bücher drin, ein Rulebook und dann eben dieses Abenteuer, die vier Character Sheets für die Abenteuer, zwei, wie gesagt, mehr oder weniger Bodenpläne, so sieht's aus, und ein Haufen Würfel. Ja, immer noch okay, wenn's jetzt, also dann wahrscheinlich nicht mehr so gut mit einer Starterbox von Pathfinder zu vergleichen. Tja, schwierig. Wir werden, glaube ich, die Entscheidung erst treffen können, wenn du die Box gekauft hast, Matthias. Ja, ist das Ärgerliche. Es hängt aber dann wirklich vom Kernregelwerk ab. Da sagst du es gerade so, da sagst du einfach so, das ist dann eine Box. Ja, wer weiß. Unter Umständen ist ja, wenn man diesen Weg weg von diesen Karten nimmt, vielleicht, aber wie gesagt, wir fachsimpeln hier ohne Ahnung. Ja, wir spekulieren, glaube ich. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die nur das Kernregelwerk geben und dann, hier hast du aber noch das Würfelset, was du dazu brauchst. Ja. Kann auch sein. Fänd ich gut, ehrlich gesagt. Ja. Aber, also nicht jetzt hier so ein Vault, wo du dann alle Aufsteller und alle Püppchen und Karten und Monsterkarten und was auch immer, was dann alles da drin brauchst. Und dann brauchst du nachher noch drei Stück davon. Ja. Hat man gemerkt, dass ich von dem ganzen Spielzeug von der 3. Edition ein bisschen. Wir haben das doch noch nicht mal richtig getestet. Insofern. Ich bin. Ja, ich weiß. Aber dennoch. Es ist leicht überfordernd. Vielleicht, ja, deswegen auch eine interessante Idee mit dem Beginner-Game. Aber du hast schon recht. Ich, ehrlich gesagt, auch wenn ich ein bisschen kritisch bin, mal gucken über den Preis. Ich finde es interessant, gebe ich zu. Warten wir ab, wenn sozusagen das Komplett-Set fertig ist. Ich glaube, bisher, wenn ich es jetzt gerade richtig gesehen habe, ist ja auch nur das Beginners Game schon auf der Homepage drauf. Der Rest ist ja alles noch nicht angegeben. Genau, die sind auch noch in der Beta. Das heißt, dann gehen diese Wochen noch durch, wie im Grunde bei Only War. Und da ist die Beta-Phase wenigstens abgeschlossen. Und dennoch bin ich mal gespannt, wann endlich das Buch kommt. Und Star Wars ist halt noch längst nicht so weit, deswegen. Aber ich habe Interesse, gebe ich zu. Gut, dann fragen wir weiter. Daniel. Ja, Matthias hat mir meine Redezeit geklaut. Ich werde mich darum kurz fassen, damit das nicht ausartet. Ja, wenn du auch sowas Interessantes hast wie ich, dann. Ja, es wird sich zeigen. Ich habe mein Belegexemplar für Space 1889 bekommen. Und das ist ein wirklich sehr schönes Rollenspiel. Basiert auf dem Ubiquiti-System, wo auch Hollow Earth Expedition drauf basiert. Ist also eine Neuübersetzung mit erweitertem Material aus dem Uhrwerk Verlag. Und das Setting ist viktorianisch, eben 1889. Und es gibt Kolonien auf dem Mars, auf der Venus. Und auch der Merkur bietet einige spannende Dinge zu entdecken. Also erweitertes Material heißt, es ist zu dem Englischen noch eigenes deutsches Material dazugekommen, oder? Ja, genau. Das Problem ist, dass viel Material über sehr viele verschiedene englischsprachige Quellenbände verteilt sind. Also gerade Hinweise zum Mars verteilen sich wirklich über 4 oder 5 Quellenbände. Auch zur Venus. Zur Venus ist noch extremer. Da gibt es nur ganz wenig Material eigentlich. Und ja, der bald erscheinende Venusband wird dann auch diese Lücke schließen. Und da ist dann auch sehr viel neues deutsches Material drin. Ich denke, wir werden uns aber mal in einer genaueren Episode mit dem Regelwerk und dem Spiel auch etwas auseinandersetzen. Auch wenn es viktorianischer Pulp ist, was der Matthias scheut wie der Teufel das Weihwasser. Das sind zwei Dinge auf einmal. Das ist ganz schlimm. Also, ja. Ja, das, ja. Das komm, ey, ist Kolonien hart. Auf im Victoria, das ist, ach. Nee. Es ist großartig. Man muss das so sehen. Wir haben den Mars. Der Mars ist sozusagen der sterbende Planet, wo es also eine Hochkultur mal gab, wo jetzt aber kein Wasser mehr ist und alles sozusagen ja, langsam Verfall anheimfällt. Und auf der anderen Seite haben wir die Venus, die vor Leben geradezu strotzt, wo dann es eine Dschungelwelt gibt, in der Dinosaurier und Echsenmenschen rumlaufen. Und wo dann vor allen Dingen die Deutschen ihre Kolonien aufgebaut haben. Sehr, sehr schönes Setting. Ist wirklich, wirklich sehr schön. Ich denke, wir werden uns da aber wirklich nochmal genauer mit beschäftigen. Das war's schon von mir. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Patrick, was gibt's bei dir Neues? Ja, auf meins werde ich auch nochmal vielleicht in der Rezi eingehen. Ein DS-Abenteuer ist jetzt auch schon ein paar Wochen, Monate, weiß ich nicht, alt. Schleiertanz aus dieser neuen Kampagne will ich jetzt nicht offiziell genannt, so ein roter Faden, Splitterdämmerung, ist eine Kampagne, die eben in Aranien, den Leuten, die uns für einen DSA-Fachpodcast halten, wissen, was ich meine. Wir sind ein DSA-Fachpodcast. Matthias und ich sind aktive DSA-Spieler. Lassen wir einfach mal so stehen bis zur DSA-Folge. Nein, und was, ich hab's bisher erst eigentlich. Kommt wirklich eine? Doch. Mach mir keine Angst. Das ist genauso schlimm wie hier ich mit dem Daniel da im viktorianischen Zeitalter auf dem Mars. Das ist gutes Fantasy mit Alrik und so. Nein, so wird's sein. Nein, was ganz nett an diesem ist, vor allen Dingen für mich, der jetzt so mit der 7G-Kampagne eher man die eine Krieger, sehr kriegsorientierte Kampagne hatte, ist, dass man das Abenteuer theoretisch schaffen kann, ohne zu kämpfen. Also es tauchen natürlich Konflikte auf, es wird dann aber häufig auch darauf hingewiesen, wie können die Charaktere da rumkommen. In vielen Fällen wird man das wahrscheinlich schon hinkriegen, aber ich finde das hier immer auch ganz nett, dass sie da nochmal offensiver für werben, wie man Kämpfen aus dem Weg gehen kann. Also Kampfcharaktere sind nicht unbedingt ein Muss, sonst braucht man ja eigentlich in jeder Fantasy-Kampagne auch Charaktere, die wirklich gut kämpfen können. Hier ist das nicht das Wichtige. Es sind Regeln da drin, wie man mit einer Verführung durch Dämonen umgeht, also mit Erzdämonen, die einen dann über das Spiel hindurch, über die Kampagne hindurch immer mehr in den Bann ziehen können, mit Auswirkungen, die das dann hat. Also ich fand allein diesen Einleitungsteil dann schon mal sehr gelungen, weil es eben neue Elemente da reingebracht hat, die das Ganze dann zu einer etwas anderen Kampagne machen. Ich werde es mir nochmal genauer angucken, weil ich das eben auch bei uns überlege, dann in einer Kampagne aufzuarbeiten. Werde es mir dann nochmal genauer angucken und wahrscheinlich in der Rezi dann nochmal darauf eingehen. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es kommt sowas Ähnliches wie ein Ausflug ins Schloss der Lüste vor. Oh, das wäre natürlich aufregend. Ich glaube nicht in dieser Vehemenz, wie es in einem bestimmten Forumbeitrag dann sehr ausführlich dargestellt worden ist. Okay, gegebenenfalls nochmal verlinken, aber also es geht zufälligerweise geht sozusagen um die Gegengottheit oder Erzdämonen, der sich mit Lüsternheit und so weiter beschäftigt, aber ich habe doch noch die Hoffnung, dass es nicht in eine solche Richtung abdriftet. Also das davon gehe ich schon aus. Ein schwieriges Thema im Rollenspiel. Ich sag mal, dann würde ich auch mal DSA spielen wollen. Nee, lass schon mal. Das Schöne ist, dass es theoretisch möglich ist, so hier eine Geweihte dieser Liebesgöttin zu spielen, was sonst bei DSA eigentlich unmöglich ist, weil der Konflikt, also es passt, die üblichen DS-Abenteuer passen meistens nur sehr schwierig zu so einem Charaktertyp. Aber gut, ich werde, wie gesagt, in der Rätsel nochmal drauf eingehen und vielleicht, wenn die Kampagne ein bisschen gelaufen ist, kann ich euch gerne dann vom Schloss der Lüste berichten. Du könntest mir lieber mal was von diesem Abenteuerband hier Maskenspiele und Kabale erzählen. Das könnte man noch für Argon umarbeiten vielleicht. Das habe ich nicht, weil das im Horrorbereich spielt und ich da bisher noch nicht den Schwerpunkt drauf gelegt hatte. Das hat eines der besten Cover für ein Rollenspielprodukt. Das ist richtig hübsch. Das habe ich sogar als Poster. Oho, du hast einen DSA-Poster. Ja, ja, das konnte ich mal abgreifen. Ich hab sogar den DSA-Würfelbecher. Ja, den hatte ich glaube ich, schon mal in der Podcast-Folge erwähnt. Ist ja ein richtiger Fanboy hier. Also doch ein DSA-Podcast hier, hä? Richtig, ja. Und weißt du was? Ich habe letztens hier dieses Point-and-Click-Adventure mal versucht. Aha. Dieses, Satinavs Ketten. Und wie war's? Schau an, schau an. Sogar der Matthias ist dem schwarzen Auge verfallen. Satinav. Und was sagt dein Kurs? War's nicht so ein Gott mit Zeit? Kommentar? Ich hab mir einfach, und ich musste mich schon wegschmeißen, als ich für den König mein mutiger Recke eine Queste vollbringen sollte, um die goldenen Eichenblätter in seiner Stadt zu finden, um doch tatsächlich dem König zu begegnen. Die wurden ihnen dann aber leider von einem gehässigen Bauern und seinem Knechten weggenommen. Und so fand man sich in einem Trog der Schweine wieder. War beeindruckend. Ich musste ein bisschen grinsen und hab mich dann gleichzeitig doch gefragt, wie gehen diese DSA-Leute eigentlich? Diese DSA-Leute. Wie kann man sich nicht darüber lustig machen, denke ich. Bei Guild Wars 2 am Anfang bist du auch irgendwelche Kühe füttern bei einem dieser Queste. Ja, nur wenn du die langweiligen Menschen anfängst, ja, gebe ich zu. Also die haben, am Anfang muss man eben auch blödsinnigen Kram machen, wie Ratten im Keller erledigen. Völlig richtig, Baldur's Gate, ein Klassiker, da sind Ratten im Keller. Ich will auch nicht über das Spiel so herziehen. Das ist, glaube ich, ansonsten relativ positive. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber so das Feedback war, glaube ich, relativ positiv. Ist auch wirklich positiv. Ganz nett. Ja, also für so ein Point-and-Click-Adventure sieht das wirklich gut aus. Synchronisation ist in Ordnung. Aber ich muss schon sagen, dieser stereotype DSA-Hintergrund kommt schon durch und ist für Nicht-DSA-Fans doch etwas... Mag sein, dass das dann natürlich schwieriger ist. Gewöhnungsbedürftig ist das richtige Wort, um mich hier nicht völlig... Ich muss noch mal ganz kurz, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, muss ich noch mal was zur letzten Folge sagen, und zwar zu Warhammer Fantasy. Mir ist so der Gedanke gekommen, kann das sein, dass Warhammer Fantasy sozusagen die Cthulhu-Variante im Fantasy-Bereich ist? Die Charaktere sind alle sehr zerbrechlich, die sind Wahnsinn und Verfall ausgesetzt. Es ist relativ, es gibt nicht viel Magie. Ich sag mal so, bei mir war bisher, wenn es bei Cthulhu zum Kampf kommt, kannst du eigentlich aufhören. Und ich finde, bei Warhammer hast du das noch nicht so extrem. Ich meine, gut, bei Cthulhu gab es irgendwann die Szene, wo wir mit Schrotflinten in einer berühmten Stadt durch einen berühmten Tempel gelaufen sind, wo Daniel nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, wieso wir sowas nur machen konnten. War sehr beeindruckend, ja. Aber im Prinzip ist es dafür noch zu sind die Kämpfe noch zu gewinnbar, sage ich mal, weil es eben normale Gegner sind. Ich muss dazu sagen, dass ich fürchte, du legst einen zu großen Fokus, und ich weiß, diese Geschichte interessiert dich hauptsächlich, aber Warhammer besteht ja nicht nur aus Menschen und Chaos. Ich weiß, es ist einer der Hauptkonflikte. Das stimmt, ja, das ist richtig. Aber du vergisst dann bei diesem, und das mag dann stark in diese Rolle, weil eben diese Chaosgötter die Menschen verderben wollen. Das geht dann sicherlich, kann man dann gerne in die Cthulhuide Fantasy-Richtung auslegen, aber vergiss nicht, da sind Orks, da sind die Zwerge und ne, da hast du schon. Ja, und dann eben auch die anderen bösen Rassen. Die Orks waren, ja, habe ich ja schon genannt. Aber es geht, was mir eigentlich der Gedanke so kam, war eben, weil die Charaktere relativ zerbrechlich sind. Also selbst wenn sie unglaublich in einer sehr hohen Karriere sind, haben sie nicht unglaublich viel mehr Widerstand als vorher. Aber das spricht jetzt ehrlich gesagt, finde ich, nur für ein tödliches System. Das würde ich, als zerbrechlich würde ich das noch nicht mal so nennen. Es ist tödlich. Aber ich meine, dass in verschiedenen anderen Settings ist das ja ebenfalls so. Ne? Ich glaube, das ist nur, weil man eben das Klischee des D&D-Reckens höheren Levels. Ja, ja. Ne, damit kann man das natürlich nicht mehr vergleichen. Ja, gut. Aber bloß weil ich diese Weiterentwicklung nicht habe, dass ich dann auf einmal 100 Ork-Pfeile aushalte, dann würde ich da noch nicht von Sam Recht nicht ausgehen. Okay. Ja, kann Patrick auch rausschneiden. Es hat, nö, warum? Die Diskussion lassen wir drin. aber ich glaube, es hat natürlich schon Elemente darin, weil mir gerade die Schicksalspunkte durch den Kopf gingen. Nee, Schicksalspunkte sind es gar nicht. Wie heißen die? Chaospunkte? Wahnsinnspunkte, die ja so ein bisschen an das Prinzip von sinkender Stabilität bei Cthulhu erinnern. Naja. Vielleicht haben wir jetzt schon mal ganz gut den Einstieg in unser heutiges Thema gefunden, wo es darum ging, wie startet man einen Spielabend? Und haben den ersten Teil eigentlich schon gut angefangen, weil in unserem so halbe Stunde bis dreiviertel Stunde Podcast haben wir jetzt die ersten 25, 26 Minuten mit dem verbracht, was man Quatschen nennt. Ich meine nicht, dass das negativ ist, aber... Eine Wahnsinns-, ja, super, ne? Also, das ist beeindruckend. Da musste ich schon etwas wiegen, aber es klappte noch. Ich glaube, das kennt man ja von jedem Rollenspiel. Abend, Nachmittag, wie auch immer, man kommt hin und die erste halbe Stunde geht erstmal drauf, um sich die neuesten Geschichten zu erzählen. Im günstigsten Fall. Im günstigsten Fall dauert es eine halbe Stunde. Ich kenne das eher, dass es eine Stunde und länger dauert. Aufgrund unseres knappen Zeitmanagements habe ich dann durch Drängeln irgendwie mal diese halbe Stunde so versucht reinzuschieben, die meistens dann funktioniert hat, außer einer der Spieler kam irgendwie ein bisschen zu spät. Und damit macht man sich natürlich schnell unbeliebt, ne? Das ist wahr. Bei Matthias wird das dann gleich hier das Drängeln, ja. Aber ich möchte gerne eben aus unserer knappen Zeit so viel Spiel wie möglich rausholen. Ja, aber das bringt ja nichts, wenn die Leute einfach, man macht das ja aus einem bestimmten Grund. Die Leute sind ja einfach noch nicht so weit, ne? Die Leute haben sich ja lange noch nicht gesehen und für die ist das ein gesellschaftliches Ereignis mal wieder, ne? Dann kommen die wieder zusammen und verbringen ein bisschen Zeit miteinander. Dazu gehört einfach nun mal auch, wenn die Leute, es sei denn, es gibt dann wirklich solche Gruppen, die ich meine, bei uns, einige Leute bei uns, die können sich ja auch nicht leiden, dann brauchen die sich natürlich auch nicht unterhalten. Die sind da, um da zu spielen, ne? Richtig. Wir treffen uns ja in der Freizeit nicht. Wir hassen uns. Darum hat man sich dann auch so viel zu erzählen. Die Schwierigkeit ist ja darin, du kommst zum Spielabend, du hast meistens vorher noch gearbeitet, wenn es ein normaler Arbeitstag war, oder hattest irgendwelchen anderen Stress. Insofern bist du tatsächlich noch nicht bereit, um sozusagen direkt loszuspielen. Wie beim Brettspiel ist das sozusagen noch diese Aufbauphase, das Zusammentreffen. Und dann kommen noch so organisatorische Dinge hinzu. Ja, ich glaube, das hängt auch immer dann natürlich davon ab, wie häufig trifft man sich, wenn man einmal die Woche spielen würde. Generell ist, glaube ich, sowas dann auch immer noch ein Tacken geringer, als wenn man jetzt, was weiß ich, alle zwei Monate mal sich trifft und dazwischen wirklich nicht viel Zeit zusammen verbringt. Gibt ja auch Runden, die irgendwie über ganz Deutschland verstreut sind und sich dann wirklich nur so unregelmäßig treffen können. Da gibt es natürlich dann auch immer viel mehr zu erzählen als, was weiß ich, die Freundesgruppe, die alle im gleichen Haus wohnen oder Stadtteil oder Straße und sich dann jede Woche treffen zum Rollenspielen. Die werden wahrscheinlich diese Startzeit, dieses Plaudern etwas geringer brauchen. Aber wie gesagt, da kommen ja noch so ein paar organisatorische Dinge, die man meines Erachtens auch vor dem Start noch klären sollte. Zum Beispiel das Essen, wolltest du sehen. Oh ja, sehr gut. Matthias, ein guter Essen Beitrag. Ist bei uns, ich weiß noch, phasenweise hatte der Daniel dann immer eine Köstlichkeit vorbereitet und da muss ich schon sagen, das hat natürlich, und das ist uns nachher aufgefallen, gerade in so einer knappen Zeit, das hat sehr viel Zeit geraubt. Da ist ja jetzt noch nicht das Problem darin drin, mache ich das direkt zum Start. Wahrscheinlich ist das halb so wild, wenn die Leute mit vielleicht was zu essen bereits kommen und das Ganze direkt gemacht werden kann. Am besten noch eben mit dem Gespräch verbunden und dann kann man irgendwann sagen, alles klar, jetzt haben wir hier unsere halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder gar Stunde. Jetzt lass aber auch mal anfangen und dann quasi weitermachen. Jetzt, wenn man natürlich jetzt Leute über, und ich glaube, das ist ja Patrick auch noch bekannt, über ein paar Stunden spiele und dann über so einen Nachmittag hinweg, ja, dann ist es ja eigentlich, dann ist eine andere Planung ja zulässig. Dann kann ich ja sagen, Leute, wie wär's, wir bestellen und dann machen wir oder Pizza oder was auch immer, oder machen wir uns mittendrin was, aber dann, weil wir ja eh hier, ich sag jetzt mal, 6-7 Stunden zusammen sind, dann lass doch nach 2-3 Stunden einfach eine kleine Pause machen von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde und dann essen wir auch was gemeinsam. Das ist natürlich dann wieder völlig in Ordnung, aber wie ich, wie Daniel auch schon erwähnt hatte, bei uns leider sehr unpassend, wenn wir dann eh nur 3-4 Stunden spielen, dann noch zu sagen, so, dann, und dann, ja, dann ist man natürlich während eines Spielabends nach 1-2 Stunden wahrscheinlich schon mittendrin. Und dann ist eine Pause eher ungünstig. Also darum ist es, glaube ich, wichtig, solche Dinge zu klären. Wann ist man, wenn man es sozusagen an dem Spielabend noch integrieren muss, dass man das vorher klärt und nicht plötzlich mittendrin ein, oh, wir sollten jetzt langsam mal, ich will noch einer eine Pizza bestellen und du kommst dann womöglich mitten aus irgendeiner spannenden Szene raus, weil plötzlich bei jemandem der Magen knurrt. Genauso wichtig finde ich aber auch so das Rahmen, die Rahmenfragen, wie lange kann man überhaupt spielen an dem Tag? Also wann fährt der nächste Zug oder wann muss jemand zu Hause sein, weil er am nächsten Morgen früh raus muss? Irgendwie solche Dinge sollte man auch vorher klären, damit nicht plötzlich dann kommt, ja, ich muss aber in einer Stunde muss ich los und der Spielleiter sitzt da und denkt, wie kriege ich das jetzt noch zu einem guten Ende? Ist ja eigentlich deswegen natürlicherweise eigentlich die Domäne des Spielleiters, weil das für den ja hauptsächlich wichtig ist. Ne? Genau, also darum solche Dinge möglichst am Anfang klären, dann hat man das für sich selber, kann man das dann noch ordnen, ist so eine ganz wichtige Geschichte und man kommt nicht plötzlich mittendrin in irgendeine Stresssituation. Was auch zu diesem organisatorischen Part gehört am Anfang, ist eben so Sachen wie, ja, wir sind beim letzten Mal eine Stufe aufgestiegen, ich habe meine Erfahrungspunkte noch nicht verteilt, ich habe einen neuen Zauber gelernt, weiß aber nicht genau, wie er funktioniert. Solche Dinge kann man gut am Anfang nochmal kurz nachschlagen. Das gehört also noch zu diesem organisatorischen Part. Genau, zumal ich habe ja gehört, es gibt dann Leute, die können das sogar zwischen den Spielabenden machen. Die ja, sind das sogar so involviert das in das Rollenspiel-Hobby, ja, dass sie sich ihren Charakterbogen angucken und während der Pause leveln und dann einfach mit einem fertig vorbereiteten Charakterblatt zum Spielabend kommen. Da erfordert aber schon viel Aufwand. Ne? Ja, ich weiß. Nein, aber so solche Dinge dann zu klären oder vielleicht noch Kleinigkeiten, gerade wenn man irgendwie eine Kampagne spielt und man hat dazwischen eine kurze Phase, kann das ja auch sein, wo man dann vielleicht nochmal locker so ein oder andere Dinge für sich klärt, was da so passiert ist in der Zeit. Ja, interessant ist vielleicht dazu noch, dass wir das ja, wenn ich jetzt mal auf unsere Realität so münze, sowas machen wir gerne, aber auch nach dem Spielabend. Ne? Ich meine auch organisatorisch wahrscheinlich deswegen, weil man hat dann ein bisschen Zeit und dann ist dann die ideale Phase natürlich, um nochmal kurz, so, wie war das denn heute, hat's gut geklappt und dann, wo geht's denn nächstes Mal hin und da freue ich mich schon drauf oder welche Entwicklung soll der Charakter nehmen und eigentlich macht vieles von dem auch mehr Sinn nach dem Spielabend, damit ein Spielleiter reagieren kann. Wenn du sagst, okay, ich will die Zeit dazwischen gerne das und das machen, bringt's mehr, wenn man das sozusagen am Ende des Spielabends dem Spielleiter kurz sagt, damit er sich auch darauf vorbereiten kann und nicht plötzlich vor einer Situation steht, wo er, also bei Cthulhu habe ich es jetzt, weil da ist so eine andere Form der Kampagne, gucken muss, ja, was findet der denn da und das so aus dem Stegreif machen muss, sondern sich ein bisschen besser vorbereiten kann, aber gerade dann die Ergebnisse vielleicht von sowas oder eben irgendwelche Spielwertgeschichten kann man dann auch noch gut machen. Aber irgendwann, also ich meine, das bietet dann vielleicht auch einen guten Überblick, weil man dann schon anfängt, sich mit dem Charakter wieder zu beschäftigen, mit dem Rollenspiel, ohne den Spielabend direkt starten zu lassen. Und das könnte man ja sehr rituell machen, wie Daniel uns vielleicht berichten kann. Tatsächlich, wenn man sich das überlegt, Rollenspiel als Ritual oder als gesellschaftliches Ereignis. Ich finde, ich muss da nur sagen, ich finde Ritual sehr ungünstig. Ich habe noch letztens so einen Cartoon gesehen von dem Kult des Rollenspiels. Wir sollten nicht selbst solche Klischees wieder aufleben lassen, ne? Ja, aber es ist ein gesellschaftliches Ereignis, es ist ein soziologischer Begriff, dieses Ritual. Also, ne? Ja, genau, man muss es vielleicht nicht mit dunklen Ritualen vergleichen, sondern so wie rituell werden die Olympischen Spiele werden auch rituell gestartet, ja, bist ohne du sicher, dass jemand dass sagen ohne würde, schwarze Magie oh. stattfinden. Wer kann da so sicher sein? Naja, gut, wie dem auch sei. Also, wir haben so eine gewisse Zweiteilung in dem Ganzen. Erstmal diesen gesellschaftlichen Aspekt des Zusammentreffens, dieses Zusammenkommens. Dann unterhält man sich eben über das, was wir auch am Anfang unseres Podcasts immer machen, eben so die Neuigkeiten. Und dann kommt dieser zweite Teil eben, wann das Spiel dann tatsächlich startet. Und dann gibt es dann diese Übergangsphase. Und John Wick hat eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür gemacht, wie man signalisieren kann, auch optisch signalisieren kann, dass das eigentliche Spiel jetzt startet. Und zwar beschreibt er in Houses of the Blooded die sogenannte Storyteller-Kerze. Und diese Kerze steht prominent irgendwo im Raum. Wahrscheinlich ein richtig prachtvolles, dickes Stumpenkerzending. Und sobald er diese Kerze sozusagen angezündet hat, dann beginnt das Spiel. Dann ist das optische Signal vorhanden. Ja, jetzt bitte die Gespräche einstellen. Ne? Der Film startet, unsere Rollenspielrunde startet. Und das ist als Hinweis, das ist ganz schön. Ich habe es noch nie gemacht, muss ich sagen. Aber warum eigentlich nicht? glaube, ich wollte mir nie so eine dicke Kerze kaufen. Ich finde die Idee nämlich auch ganz toll, muss ich sagen. Es ist eigentlich eine sehr schöne Variante, ja. Aber ich benutze ja was anderes. Auf jeden Fall besser als, Leute, jetzt lasst mal endlich anfangen. Ich benutze ja was anderes, und zwar die Intro-Musik für den Spielabend. Zumindest, wenn ich eine passende Intro-Musik habe. Das ist im Grunde ein akustisches Ritual, ein akustisches Signal, das wir starten. Und wenn ich die Pendragon-Runde starte, dann gibt's am Anfang dieses sehr schöne Lied aus Die Hexe und der Zauberer, wo die Sage von dem Schwert im Stein erzählt wird. Das machst du jedes Mal jetzt? Ja, ja. Das ist immer der Start. Ist dir das noch nie aufgefallen, Matthias? Soll ich vielleicht doch eine Kerze aufstellen? Ich überlege gerade. Ich hab das zweimal gespielt und ich meine, ich habe es nur einmal gesehen. Tatsächlich. Also mir ist bisher dieses Ritual des gleichen Sounds auch noch nicht aufgefallen. Bist du sicher, dass du das gemacht hast? Dann? Scheint hervorragend zu funktionieren. Es ist zu subtil. Ja, vielleicht ist das Liedstück auch nicht markant genug. Wenn du ein so sehr subtiles hast, dann geht das auch noch unter. Top Gun wäre auch eine Möglichkeit, ja, das als Intro sozusagen. Für Pendragon. Ja, aber das ist eben sozusagen dann tatsächlich ein Signal, dass man startet. Das ist so ein bisschen wie der Schulgong. Die Stunde fängt an. Ja, oder wie eine Fernsehserie. Ich meine, jede Fernsehserie hat meistens, inzwischen gibt's ja manchmal auch noch was, wo vorher dann noch was anderes ist, aber meistens sozusagen als Kick-Off immer auch so ein Intro-Bildchen und ein bisschen die Titelmelodie und in dem Moment weißt du, ach, jetzt geht's los und stellt sich darauf ein, auf einen vergnüglichen. Also unsere Star Wars-Runde, wenn wir die dann irgendwann mal machen, die kann nicht ohne das Star Wars-Intro starten. Ja, das ist jetzt was anderes, aber ich wollte ja dennoch. Also mache ich mich jetzt hier zum absoluten Spielverderber, wenn ich sage, also ja. So wichtig ist der Punkt jetzt auch nicht, weil nein, ist er nicht. Ja, in einzelnen Szenarien und Rollenspielen mag es diese markante Intro-Musik oder schon irgendwas geben, was einem ins Auge springt. Star Wars ist jetzt ein super Beispiel dafür. Aber ansonsten muss ich zugeben, ja, alles, vielen Dank. Alles, was von der verdammten Fernsehserie abstammt, hat natürlich einen guten Intro-Song, den man dann auch spielen kann. Worauf ich hinaus will, ist aber, dass doch eigentlich der, wenn der Spieler, das ist so, Leute, lasst anfangen und dann beginnt er zu erzählen, bietet es sich doch aus Respekt an. Alles klar, dann, wenn er anfängt, dann hören wir ihm auch zu. Was das bringen kann, ist eine Konditionierung. Also, jetzt kann man die Psychologie ins Spiel bringen, aber wenn die Musik läuft und irgendwann sich das ein, also, das bringt jetzt vielleicht, wie gesagt, noch nicht bei 3-4 Mal was, aber wenn die Musik dann läuft und das ist der Moment, wo du dich auf Rollenspiel einstellst, kann durchaus sein, dass das dazu führt, dass du schneller sozusagen umschalten kannst. Genau wie die Kerze dazu führen kann, dass dir jetzt, okay, also bei den ersten zwei Malen wird wahrscheinlich so eine Kerze, die da steht, auch eher so ein Symbol sein, aber irgendwann kann sein, dass sowas dann auch größere Bedeutung erlangt. Es ist auch ein sehr eindeutiges Signal, wann der Spielabend beendet ist, nämlich wenn die Kerze ausgeblasen wird. Insofern hat das noch einen kleinen Nebeneffekt. Ich finde das auch sehr eindeutig eigentlich, wenn ich sage, so, Cut, Leute, wir müssen los. Das ist meistens auch ziemlich eindeutig und nicht anders zu interpretieren, gebe ich nicht. Man braucht das natürlich nicht. Es sind Nebenaspekte. Das ist glaube ich, bei Musik, da könnte man auch drüber streiten, bringt das viel, bringt das weniger. Ich glaube, da hatten wir schon mal eine Folge zu. Es kann verstärken und wenn du es nicht hast, ist nicht deswegen das Rollenspiel gleich schlecht, so, um es vielleicht mal so zu sagen. Ich bleibe aber dabei, mit der Musik kann man einige interessante Dinge machen. Man kann, ich kenne das von der Anon Armies Runde beim Kite, der hat eben, wir spielen in den 50er Jahren und der hat eben spezielle 50er Jahre Songs, die irgendwas mit dem Abenteuer auch zu tun haben, sowohl im Intro als auch im eigenen Outro. Und das ist wiederum sehr interessant und das ist ein sehr schönes Stilmittel, was man damit verfolgen kann. Wenn man sich entsprechend Mühe gibt, dann ja, klar. Jetzt gibt's noch so einen anderen Punkt. Ich würde noch gerne so einen Zwischenpunkt einwenden, bevor sozusagen das eigentliche Spiel startet, wo dann also wirklich in die Charaktere geschlüpft wird und so weiter, gibt es ja noch diese Phase von, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Und wir hatten ja schon mal eine Folge oder wir hatten zumindest mal irgendwie einen Anklang davon, dass im Grunde es besser ist, wenn der Spielleiter solche Sachen macht, weil sich die Spieler schlecht an Dinge erinnern und den Fokus oft auch falsch legen. Hatten wir das wirklich als Episode gebracht? Ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, wir hatten mal darüber in einer Teilepisode gesprochen oder so. Gut, wenn nicht, habt ihr es jetzt neu gehört. Der Artikel, ihr habt es bestimmt auch wieder vergessen. Also. Der Artikel stammte von Chris Perkins. Das ist einer der Köpfe hinter D&D. Weiß nicht, ob er Brandmanager ist oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist er auch ein ziemlich guter Spielleiter. Das kann man sehen. Es gibt einige YouTube-Videos, wo er ein paar Runden leitet. Der macht das eigentlich sehr schön. Er beschreibt in diesem Artikel, dass es eben immer wie bei Kampfstern Galactica oder so etwas oder bei Twin Peaks, der Spielleiter fasst einen kurzen Text zusammen, was beim letzten Mal passiert ist, kann den Fokus auf Dinge legen, die vielleicht vor 3 Spielabenden mal wichtig waren und so weiter. Finde ich ein sehr guter Hinweis und wesentlich besser als dieses Zusammenstottern aus diesen krakeligen Notizen, die irgendwo auf irgendeinem Blatt gemacht wurden und dann geht man so durch und das dauert dann ewig. Ich glaube, das Wichtige, was das noch besser macht, ist, dass du dadurch, dass du das letzte Mal bei oder zuvor bei deiner Rollenspielrunde benutzen kannst, ist, dass du eben Dinge benutzt, die nicht wirklich beim letzten Mal waren, sondern nochmal an Personen oder Ereignisse erinnern kannst, die vielleicht vor 4, 5 Spielabenden waren, die von Spielern nicht angesprochen werden würden und von daher untergehen würden, muss man natürlich ein bisschen gucken, wie man es macht. Bei einer Serie weiß man ja auch schon, ach, der taucht wieder auf, ist ja ganz toll, oder oh nein, das wird eine schlechte Folge. Aber es ist wahrscheinlich ein etwas besserer Ansatz, als dann nochmal das Zusammenstottern oder das Zusammenfassen von Spielern, was da so ein bisschen das auch wieder rausführt. Und dann stellt sich vor, man bringt das schön mit einem Intro, man zündet seine Kerze an und dann, was haben wir das letzte Mal gemacht? Und dann, ja, was war denn da noch? Ja. Und bist sozusagen da wieder raus. Im Gegenteil, kann ja eine Intro-Musik sogar mit diesem Text noch und mit deiner Vorstellung, was letztes Mal passiert ist, noch hinterlegt werden. Dann hast du es doppelt gemoppelt. Es ist im Grunde das, was ich für die Dragon-Jahre mache. Ich finde das alte System auch nicht schlecht. Du gibst einfach dem Bonuspunkte, der sich am genauesten daran erinnern kann, was letztes Mal da war. Aber mal ernsthaft. Ja. Wie oft funktioniert das denn bitte? Nein, war ein Witz. Und natürlich ist es, und das ist, glaube ich, mit das Problem, dem man sich dann am meisten stellt, wenn man die Spieler dann wiederholen lässt. Klar, erstens dauert es länger, dann werden Sachen reingebracht, die nicht unbedingt wichtig sind, Sachen werden ausgelassen, die vielleicht gerade für den heutigen Spielabend relativ wichtig werden können. Und es wird länger dauern und als Spielleiter musst du wahrscheinlich dennoch am Ende noch angreifen und die Leute daran erinnern, was wichtig war. Zumal man macht es sich doch unnötig schwer. Als Spielleiter weiß man doch ohnehin, was passiert ist. Also im Grunde ist das ein bisschen wie in der Schule abfragen. Also ich finde es sinnlos. Also das raubt einfach nur Zeit. Und das Problem ist, was mir gerade bei Matthias noch eingefallen ist, ja nicht nur, dass die vielleicht sich an die falschen Dinge sozusagen hervorheben, sondern dass vielleicht auch falsche Erinnerungen da sind. Und dann geht's erstmal los mit, das war ja doch anders. Und nee, war das wirklich anders? Und dann wird nochmal nachgeguckt und sozusagen setzt du dann den Status nochmal. Ja, das kann sich wirklich machen. Was aber ein interessanter Punkt dabei ist, nochmal anschließend zu fragen, was denn besonders gut geklappt hat beim letzten Spielabend, um sozusagen auch nochmal Erinnerungen zu wecken an die letzte Spielrunde, um auch nochmal Atmosphäre sozusagen im Kopf aufzubauen. Welche Szene fandest du richtig toll beim letzten Spielabend? Wo hat das irgendwie nicht so gut geklappt? Ich finde, das zieht eigentlich schon wieder raus. Das ist nämlich eine Metadiskussion. Also ich würde sowas am Ende oder am Anfang vorher vielleicht machen, wenn man so ein Feedback kriegen will. Ich glaube, das Problem, was du hast, ist, du hast dann Stimmung aufgebaut, die Leute erinnern sich, sie kommen vielleicht schon so ein bisschen in Character und dann fragst du eigentlich auf einer Metaebene, welche Szene hat dir als Spieler Spaß gemacht? Ich würde das nicht in den Einstieg reinbringen. Du hast den ersten Punkt ja noch, okay, das war, was ist das Positive dabei? Da würden die Leute vielleicht nochmal daran erinnert werden, was ihnen gefallen hat und ne, was ihre Aktionen, die sie auch beim letzten Mal gemacht haben, die ihnen gefallen haben, so im Spiel. Aber beim Schlechten ist natürlich dann, im schlimmsten Fall, ja, nur ein kleines Beispiel, dann sagt der Spieler dir, ja, beim letzten Mal wurde ein bisschen wenig gekämpft. Und dann wird er sich freuen über die Hofintrige. Richtig. Und du guckst auf deine Notizen und denkst dir, oh. Aber das ist doch dann vielleicht, wenn man es so sieht, als Rettung in letzter Sekunde. Oh Gott, der Spieler hat beim letzten Mal schon nicht genug Action gehabt. Dann starten wir direkt mal mit einem Angriff der Ninjas. Dann wäre das Rettung in letzter Sekunde. Ich glaube, wir hatten das ja mal, dass, also beziehungsweise wir haben das eigentlich regelmäßig, dass man durch einen Spieler die Kritik dann entsprechend formulieren soll. Aber ist das nicht einer der, ich meine, besser als gar nicht, aber es ist dennoch, würde ich sagen, einer der denkbar schlechtesten Zeitpunkte. Finde ich auch. Also ich fände es, wenn dann maximal vor dem Abenteuer oder bevor der Spieler wirklich startet, noch denkbar. Aber selbst dann, finde ich, ist es eigentlich schon zu spät. Man sollte das entweder direkt danach sagen, wenn einem was gar nicht gefallen hat, oder irgendwie dazwischen mal mitteilen, so nach dem Motto, mir ist dann noch mal durch den Kopf gegangen, die Szene, vielleicht kann man da irgendwie was anders machen, aber nicht, wenn das Abenteuer schon angefangen hat. Du kannst es dir ja noch später vorstellen, du hast dann den tollen Plot ausgearbeitet und dann kommt irgendwas und dann, boah, wieder so ein Scheiß, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, bam, Szene kaputt. Das wäre noch ungünstiger. Eine andere Frage, die wir noch gefunden haben, ist die Frage, wie geht man mit Charakteren um, die beim letzten Plot nicht dabei waren? Da gab es auch eine nette Idee, dass sozusagen die, wenn nachdem das so abgeschlossen ist, erzählen, so eine kleine Geschichte darüber erzählen, was bei ihnen letztes Mal passiert ist. Sich also was ausdenken, was sie in der Zwischenzeit gemacht haben. Das Ganze stammt aus dem Mausgard-Rollenspiel, wo es sozusagen den Prolog gibt. Und für die fehlenden Spieler, die müssen dann möglichst kurz und prägnant, sollen die doch kurz erzählen, warum sie denn nicht da waren beim letzten Mal. Hatten irgendwie einen Sondereinsatz oder wurden aufgehalten auf der Reise von etwas Schlimmem oder so etwas. Das würde dann sozusagen nochmal im Spiel erklären, warum sie nicht da waren. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn Charaktere auch wirklich fehlen. Es gibt ja auch Runden, die ignorieren das einfach. Und ist ja auch okay, also wir hatten ja schon mal eine Folge dazu, was ist, wenn Charaktere fehlen, darum geht's ja nicht, aber wenn man sozusagen, wenn einer einen eigenen Plot hat, kann man den ja vielleicht auch nochmal aus der dritten Perspektive erzählen und das macht dann vielleicht später auch das, was hast du denn in der Zwischenzeit gemacht, etwas schneller abzuhandeln. Und wenn man weiß, dass es kommt, weil man logischerweise das letzte Mal geschwänzt hat, dann kann man sich ja auch mal was Schönes einfallen lassen. Du hast schon mal eine Rollenspielsitzung geschwänzt, Matthias? Er konnte nur nicht. Würde ich das jetzt hier erzählen? Das, ich musste das, leider das arbeiten. Das würde erklären, warum wir beim letzten Mal nicht Pendragon gespielt haben. Nee, da konnte ich wirklich nicht. Da konnte ich wirklich nicht. Der Hund hat meinen Charakter. Also nicht davor, aber... Bei Pendragon gibt es ja sozusagen da noch die... die Sache, dass der Spieler da sogar ein kleines Solo-Abenteuer hat, weil er beim letzten Mal nicht da war und nicht großartig hinter dem Ruhm der anderen Charaktere zurückfällt. Und da spielt man das sozusagen noch kurz aus, das dauert dann 20 Minuten. Ja gut, das ist ja schon vielleicht der Übergang zum wirklichen Spielen, weil die Frage, wen man oder was man spielt, ist... Natürlich, für viele will man seinen Hauptcharakter spielen, aber wenn man so eine Einleitung hat und vielleicht beim anderen dann eine Nebenrolle spielen kann, ist das ja auch ein erster Schritt, um in das Gefühl von Rollenspielen und andere Personen reinzuschlüpfen, wieder reinzukommen und die reale Welt hinter sich zu lassen. Es ist ja so, also die Schwierigkeit ist ja wirklich darin, ich meine, ich kenne das nicht, weil ich so selten Spieler bin, aber es gibt schon ein, sagen wir mal, so ein dieses Eisbrechen, ne? Also dass man erstmal sich zurückhält bei dem Ausspielen des Charakters. Als Spielleiter hat man ja immer irgendwie was zu tun und man denkt auch ständig irgendwie an seine Spielrunden und so weiter. Aber als Spieler muss man tatsächlich irgendwie ein bisschen reinkommen. Ich meine, ihr beide könnt das wahrscheinlich besser erklären als ich. Ja, ich glaube, dass das Hauptproblem, was man am Anfang immer hat, ist, vor allen Dingen, wenn das noch länger her ist, sich einfach wieder in die Situation reinzufühlen. Gerade wenn es jetzt ein durchlaufender Plot ist, zu überlegen, was für Gefühle, was für eine Stimmung existierte eigentlich für mich und wie würde ich jetzt agieren. Das ist dann generell eine Schwierigkeit, die man am Anfang hat. Und wie gesagt, da helfen so Lockerungsübungen dann unter Umständen auch nochmal aus, wenn die Gruppe natürlich daran Spaß hat. Das ist immer so die Grundbedingung. So ein Mini-Erzählspiel oder sowas, das habe ich mal für Cons, hatte ich da mal einen Artikel gelesen, dass man sozusagen so Icebreaker-Spiele macht, wie man das auch vielleicht von der Uni kennt oder was weiß ich, von irgendwelchen Seminaren, wo man dann sich gemeinsam vorstellen muss und so ein Unsinn. Ne? Ich meine, das ist nicht nötig bei einer Runde, die sich regelmäßig trifft und sich Ich meine, das ist ja nur ein Teil, um quasi sich selbst so wieder in dieses... in dieses Spiel wieder einzufügen. Aber ich habe mir jetzt auch so sehr schwer getan, dass, also jetzt so, dass, wenn man das Ganze in Worte kleiden soll. Aber zumindest, ich denke, ganz grundlegend ist es natürlich den du hast es eigentlich schon gut versucht, den Tenor des eigenen Charakters, sich da wieder so ein bisschen reinzufühlen. Was ist das für ein Typ? Welche Erfahrung habe ich hinter mir? Wie würde er jetzt zukünftig wieder? Also im Grunde ist es von Matthias jetzt in einen anderen Charakter reinzuschalten, weil man das ja, ne, den Anspruch haben wir ja als gute Rollenspieler, uns jetzt als dieser Typ jetzt Taxifahrer, ne, Heinz. Der hat es dir angetan, das zieht sich durch die ganzen Podcasts. Also, und damit ich eben, und ne, das erfordert dann doch wieder eine gewisse Eingewöhnung und Konzentration, gerade, und ich glaube, da hast du auch einen guten Punkt gemacht, dass du gesagt hast, als Spielleiter hast du das ja im Grunde regelmäßiger im Kopf, aber als Spieler kann das ja jetzt wirklich ein Weilchen her sein und dann schaltest du um. Als Spielleiter hast du dieses Jahr gar nicht. Ich meine, da hast du ja dann mehrere Charaktere, aber du schaltest ja, du versuchst ja nicht dann aktiv in diesen einen Charakter reinzuschalten, den du da möglichst gut spielen willst. Im Grunde, man kann auch sagen, dein Job ist nochmal schwerer. Du versuchst ja jeden Charakter, den du spielst, so gut wie möglich und aus seiner Perspektive glaubhaft darzustellen. Ja, zumindest versucht man sich auch eben in die Atmosphäre des vergangenen Spielabends irgendwie einzufinden. Darum ist es auch unheimlich schwer, beziehungsweise sehr ratsam, einen klugen Punkt zum Cut zu machen, wo es dann etwas einfacher ist, in die Atmosphäre zu kommen. Ich meine, das ist ein Punkt, den haben wir ja dann in anderen Folgen immer mal wieder diskutiert, und ich weiß, dass da durchaus nicht immer unbedingt Einigkeit darüber bestand, wann gehört das Highlight hin. Aber jetzt haben wir uns hier quasi sehr lange darüber unterhalten, dass das eigentlich als jetzt gottgegebenen Fakt einmal akzeptiert, dass man diese Eingewöhnungsphase braucht, dann muss doch meiner Meinung nach die logische Konsequenz sein, dass man, und ich meine, jetzt kommen wir ja im Genauen darauf, was für Ideen kann man verwirklichen, wie man dann tatsächlich startet, aber dass natürlich auch das Ende entsprechend angepasst sein muss. Ich sollte vielleicht nicht diesen Höhepunkt, den ich eigentlich am Ende des letzten Spielabends habe, und der hat jetzt nicht funktioniert, weil der musste den Zug kriegen und so weiter, dann wird das sehr schwierig, jetzt den finalen Bosskampf, ja, mit dem jetzt direkt reinzustarten. Nach dem Motto, gerade noch, also noch die Pizzareste im Maul, und jetzt heißt es hier gegen den Oberbösewicht kämpfen, und man hat so ein bisschen, warte mal, wo waren wir hier nochmal, welchen Charakter bin ich eigentlich und warum hasse ich den Typen nochmal so sehr? Das passt da nicht mehr hin. Ja, das stimmt. Um so Sachen wieder einzusetzen, ist, da müssen wir weit, weit zurückblicken zu einem Thema, was wir, glaube ich, in der zweiten Episode mal besprochen haben. Just auch mit demselben Beispiel, das ich jetzt bringen werde, nämlich das Living Cities Konzept. Ich rede immer häufiger darüber, dass Hörer dieses Podcasts werden das bestimmt schon ein oder zweimal gehört haben. Es geht darum, dass man kurzfristig die Rollen von Nichtspielercharakteren übernimmt. Und jetzt haben wir beispielsweise die Szene, dass der Kampf mit dem Oberdämon stattfinden soll, direkt am Anfang des Spielabends. Und es ist dann sehr schwer, diese bedrohliche Atmosphäre direkt am Anfang zu machen, wenn man sich gerade noch darüber unterhalten hat, dass die Spritpreise so hoch sind oder sowas. Es lohnt sich dann tatsächlich, einen kurzen Prolog zu spielen, der nicht die Charaktere als Hauptperson hat, sondern beispielsweise Kultisten des Oberdämons, die den Dämon jetzt beschwören oder so etwas. Oder eben Gegner, die man gleich angreifen muss. Eine Patrouille von Orks, die gerade durch den Dungeon läuft und irgendwie merkwürdigen Geräuschen nachgeht oder Spuren findet, die Charaktere vorher hinterlassen haben. Und das dauert dann vielleicht so 20, 30 Minuten oder sowas, nur um reinzukommen, um ein bisschen Atmosphäre zu haben, um sozusagen diesen Alltagstrott hinter sich zu lassen, aber schon zu spielen. Aber eben mit dem Fokus darauf, die Atmosphäre ist jetzt hier nicht ganz so wichtig, es sind ja nicht unsere Charaktere. Aber wir versuchen es schon mal reinzufinden, damit wir gleich, wenn wir unsere Charaktere übernehmen, wieder ein bisschen mehr Schauspielerei, Method Acting, was auch immer betreiben können. Ja, und das kann, da können ja eben durchaus ein paar sehr witzige Ideen dabei entstehen, ne? Wenn es jetzt eben, was weiß ich, drei Jägersleute sind, die zufällig auf den Spuren der Spieler wandeln und dann allerhand Grausamkeiten entdecken und so weiter, dann haben die Leute vielleicht da auch nochmal ein bisschen Spaß daran. Und wie gesagt, es ist ja wirklich Es soll ja wirklich auch nur die ersten 10, 20 Minuten oder lass es dann eine halbe Stunde sein. Ich meine, wenn es dann, wenn es natürlich jetzt interessierte Spieler ab und die machen das dann mit, dann wer weiß, ja, vielleicht, also am besten wäre es natürlich am nächsten Spielabend, fragt man sich wieder, hör mal, was machen eigentlich unsere drei Jäger? Daraus, ja, daraus kann sich ja ein sehr schöner Sideplot entwickeln. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn die Charaktere, nicht, sagen wir mal... Nicht alle Living Cities Charaktere müssen ja draufgehen. Völlig richtig, ja. Beispielsweise, wenn man so einen etwas örtlicheren Fokus hat. Ich denke jetzt zum Beispiel an den hier Temple of Elemental Evil, wo man ja in der Stadt Homeland ist. Und wenn man dann sozusagen jedes Mal vor dem Spielabend so eine Gruppe von Dorfbewohnern spielt, die sich in der Taverne trifft und dann jedes Mal rätselt, ach, erinnerst du dich noch an die Gruppe, die da aufgebrochen ist zu diesem alten Tempel? Was aus dem wohl geworden ist? Ja, der eine Typ, der sah eigentlich ganz kräftig aus. Ich glaube, ich wette, dass der da rauskommen wird. Und daraus könnte sich dann zum Beispiel was entwickeln. Immer sozusagen der Blick des einfachen Mannes auf die Helden zum Beispiel. Oder bei Cthulhu ergibt sich dann eben hier die anderen Leute aus der Janus-Gesellschaft oder sowas, die nachforschen, was die Charaktere gerade tun oder sowas. Oder der Journalist, der den Charakteren nachforscht oder sowas. Die Polizei. Polizei, auch möglich, genau, der richtig. Auf den Spuren, ja, der Spielercharakter ist. Genau, ja, richtig. Also das wären zum Beispiel so kleine Szenen, die man dann eben schnell entwirft und als Spielleiter auch nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Genau, weil du hast ja eh nicht die, das ist ja nun mal Problem in Anführungszeichen beim Living Cities Konzept. Ich gebe den Spielern natürlich mächtige Rollen in die Hand, weil ich die jetzt nicht unter Kontrolle habe. Ja, die sollen das ja unter sich eben machen und dann so würde ich es nicht sagen, aber okay, ja. Ja, es ist, ich meine, komm, weil ihr habt euch gewünscht hier mit dem Living Cities Konzept die Generäle und ähnliches von Only War hier zu spielen. Das ist aber, komm, das hat da deutlich eine andere Qualität, ja, als zu sagen, hier, wir spielen mal die drei Jägersleute, die den Fantasy-Charakter. Aber denk an die drei Orks, die sich geprügelt haben um die Führung der Armee und anschließend hat dann der Spielleiter es entsprechend angepasst. Ich will das ja nicht kritisieren, aber da muss man vielleicht darauf achten. Und die dann entsprechend die Spieler, dass sie sich auch darauf einstellen, welche, wie gesagt, es können ja wichtige Charaktere in der Kampagne sein, aber es muss ja nicht so sein. Vielleicht gerade nicht bei den ersten 10, 20 Minuten. Ich meine, wir haben generell Spaß daran, aber für die Einführungsrunde kann man es vielleicht mal eine Nummer kleiner machen. Frage ist natürlich, wenn man jeden Abend so beginnt, weiß ich auch nicht, ob das immer klappt und ob das dann noch immer Spaß macht. Das nutzt sich natürlich ab, das stimmt. Ich meine, eine Idee ist natürlich so ein bisschen zurückspulen und beim letzten Mal dann nochmal bei der Erzählung versuchen, die Stimmung nochmal aufzubauen, indem man zum Ende hin so das, was man manchmal nach Werbeblöcken im Fernsehen hat, was einen tierisch nervt, so die letzten 2-3 Minuten nochmal Revue passieren lässt. Das kann natürlich nochmal so einen Schubser geben, wenn man wirklich an so einer dramatischen Stelle seinen Break machen musste, wollte, wie auch immer. Aber was wären denn für euch noch Szenen, die eigentlich schwierig oder bis gar nicht gehen? Also zum Beispiel hattest du vorhin den Kampf angesprochen. Ich persönlich glaube, hatten wir irgendwann schon mal, die Frage ist, ob so ein Kampf nicht auch für einen Einstieg dann doch noch etwas zu langweilig womöglich ist, sofort zu stark in die Regeln wieder hineingeht. Weiß nicht, will ich einfach mal zur Diskussion stellen, ob das so ein guter Einstieg wäre, nach dem Motto, okay, ihr habt jetzt einen Kampf zum Einstieg. Auch das kommt drauf an, wenn man nicht sofort seine Karte rausholt mit den Kästchen und seine Miniaturen rauskramt. So ein kurzer Einstieg mit Würfelei und so weiter kann auch funktionieren. Warum nicht? Also ja, eigentlich würde ich es doch eher umgehen, muss ich sagen. Aber ja, kleine Scharmützen sind bestimmt drin. Aber ich meine, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, aber der gilt für mich ja generell bei Kämpfen, dass ich zusehe, das Hinausgleiten aus dem Rollenspiel so gering wie möglich zu halten, indem man dann versucht, die Menge an Materialien klein zu halten, die Entscheidung ebenfalls, dass man malst so eine kleine Map dahin und so weiter, dass die Leute dann einigermaßen das Umfeld da haben, dann auch, ich sag mal, im Grunde so ein Kompromiss zwischen Taktik, vernünftigen, schweren Entscheidungen, aber dass die Leute nicht allzu sehr jetzt, ne, du hast es schön beschrieben, ne, dann so, wir haben Kampf, so, und im Grunde räumen dann alle erstmal weg, hier, jetzt, der Tisch muss freigeräumt, jetzt kommen wir hier eine Karte hin, jeder holt sich sein Modell raus, wo kommen wir denn hin, wo starten wir denn, wo sind denn hier die Gegner, ah, welche Reichweiten habe ich denn hier, ja, das ist ja, ja, im Grunde, im liebsten Falle wollen wir das ja natürlich eigentlich alle verhindern, ne? Und, ich will ja nicht aus diesem Setting hinauskommen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt überlege, unsere nächste Warhammer 40.000 Runde wird ja damit starten, dass wir vor einem Tribunal erklären müssen, warum wir den Gouverneur des Planeten erschossen haben. Ja, jetzt spoiler doch nicht. Aber, Entschuldigung, ja, so aber das ist eine, ich meine, das ist eine sehr massive Szene mit ihr Charakterspiel und mit, ja, da hast du recht, Story. Das ist im so. Grunde, da kannst du jetzt, je nachdem, wie das wird, da, ich meine, da wird viel improvisiert, aber das kann sicherlich, oder hoffentlich wird es ein paar Höhepunkte beinhalten, ja. Ist auch anstrengend am Anfang des Spielabends, ne? Ja. Darum bin ich ja, ganz ja, froh, dass ich nicht der Captain war, der das befohlen hat und nicht derjenige, der abgedrückt hat. Da kann ich mich erstmal zurücklehnen und gucken, wie er strampelt. So ungefähr. Ach so, du glaubst, du kannst zusehen, wie er strampelt. Das weiß ich ach, noch nicht. Mist, ich hätte hier nichts sagen sollen. Aber sozusagen direkt mit dem Story oder Method Actor Highlight zu starten, ist auch schwierig. Das heißt, man muss also... Willst du mich jetzt hier kritisieren oder was? Ja, wir machen das schon. Nein, das ist, ich hab da kein Problem mit. Ich glaube, das ist jetzt keine Kritik gewesen, sondern ich glaube, es ist einfach ein bisschen schwieriger, weil du musst dann sofort in Character, in einer Stresssituation klarkommen. Anders als nach dem letzten Abenteuer findet ihr euch in einer Taverne an, habt da ein bisschen getrunken, womit wir jetzt wieder zur Tavernen-Episode überleiten können. Sitzt ein bisschen zusammen, du machst ein bisschen hier, lässt einen Baden auftreten, der irgendwas singt, machst ein bisschen kleineres Spiel, bevor du dann, wie auch immer, ob nun in der Taverne oder dann weiterspielend sozusagen in das Abenteuer einleitest. Das ist ja ein ganz anderer Einstieg als, ihr befindet euch vor dem Militärtribunal und müsst, jetzt der Kommandant blickt euch an und was weiß ich, ne? So, jetzt dann los, das ist eine andere Allerdings Schwierigkeit. Allerdings muss ich ja sagen, ich finde den Tribunaleinstieg sehr gut. Also, ich habe sogar schon mir überlegt, was ich sage. Ich finde ja, das sehr schön. Die Idee findest du doch okay, aber jetzt ist doch, aber der Punkt ist aber doch, ob das jetzt am Start so gut ist. Und da, ich meine, da hatten wir jetzt eine ganze verdammte Sendung darüber, da muss ich jetzt doch sagen, vielleicht lasse ich mich mal inspirieren und wir bringen ein kleines Living Cities Konzept da ein. Das wäre vielleicht die ideale Möglichkeit, im Grunde, um jetzt hier vielleicht eure Generäle oder irgendwelche anderen Leute in der Einheit zu spielen, um dann erstmal reinzukommen. Um dann, ne, im Grunde, ja gut, jetzt nehme ich mal voll vorweg, was wäre denn, wenn man hier die drei Privates in der Cafeteria spielt, die sich gerade darüber unterhalten, habt ihr gehört, die und die Leute, die stehen hier gerade vor dem Militärtribunal, die, ne, vielleicht werden die aufgeknüpft und so weiter. Wäre doch auch schön. Klar, und dann funktioniert kommst auch sehr du, gut, ja. Und dann und kommst dann, du zum Tribunal. Genau. Ja. Aber es ist ich halte auch das Tribunal eigentlich für unproblematisch, weil man im Grunde vorher nochmal gehört hat, was beim letzten Mal passiert ist. Ja, aber du musst und, trotzdem agieren. Du musst sehr schnell agieren und also ich will jetzt nicht, will nur deutlich machen, es gibt natürlich verschiedene Einstiege, wo ich finde, man muss sich als Spielleiter da auch entsprechend darauf vorbereiten und überlegen, wie geht man das an und nicht gleich, wenn so eine Szene ist, dem Spieler vielleicht nochmal eine Sekunde mehr geben oder mal ein Auge zudrücken, wenn eine Formulierung noch nicht ganz sauber ist, weil man noch nicht in Character ist, so nach dem Motto, ah, du hast das gesagt, Blasphemie und Tod, so. Ja, also, der Matthias ist ja unerbittlich dabei, also, das kennen wir ja. Nee, deswegen, also ich muss sagen, gerade bei so einem, in Anführungszeichen, Höhepunkt, hätte ich natürlich meinen Spieler gerne auf 100%. Und das ist dann eben nicht beim Start. Okay. Ne? Und das ist, ne? Also da bin ich vielleicht lieber dann etwas, da bin ich vielleicht lieber nicht so nachlässig, aber ziehe das dann lieber etwas später hinaus. Weil am Start würde ich, ne, ich bin zu lange Spieler gewesen, ich kenne das. Dann hast du noch die Chips im Mund und hast dich gerade noch mit dem über was auch immer was unterhalten. Ne? Eine sehr treffende Und dann ja. Kommt dann eben, warum haben sie abgedrückt? ja, ne, also deswegen, wir kommen da rein und dann. Also, und ich rede ja, ich meine das wirklich, ich meine das wörtlich, wenn ich dann von 10 bis 20 Minuten, mehr soll das ja ganz nicht gehen, nur um mal einmal kurz wieder reinzufinden, alles klar, in der Situation befinden wir uns, ach, wir sind auf dem Schiff Absalon, genau, und ne, das hat unsere Einheit das letzte Mal gemacht und deswegen haben wir alle überlebt und so weiter und dann kann man nach ein paar Minuten, so, jetzt schalten wir wieder um, was zum Teufel haben Sie sich eigentlich das letzte Mal dabei gedacht, Kommissar, Kadett. Der Einstieg in den Rollenspielabend ist wirklich nicht so ganz einfach. Also ich hoffe, wir haben euch nicht nur mit Selbstverständlichkeiten jetzt hier eine Stunde beschäftigt, aber es ist interessant, manche Dinge sich nochmal klar machen zu können. Also ich fand das Ganze jetzt doch recht interessant. Und ich hätte, einen Punkt hätte ich noch. Vielleicht ist ein gutes Ende für einen Spielabend schon ein guter Start. Das sozusagen, wenn man eben Dinge vermeidet, wie eben hier kurz vor dem Höhepunktkampf zu beenden, ne, das ist sehr schwierig, dann da direkt wieder dieselbe Atmosphäre zu haben, wie man sie eben vorher am Spielabend hatte. Ja, ich würde sagen, man sollte sich da nicht unnötig schwer machen, ne? Indem man schon ein bisschen vorausplant. Gleichzeitig meistens erübrigt sich das aber aus dem Spannungsbogen, den man ja für diesen einen Abend haben will. Du willst ja mit dem Highlight enden. Also zumindest, ich glaube, predigen wir das schon die ganze Zeit so, und das ist wirklich ganz gut, wenn man das so schafft, ja, und nicht über quasi einen Spielabend hinweg dümpelt und dann, ja, wieso, was war denn, heute war kein Kampf, heute war kein nix, was zum Teufel, ja, ach so, wir bereiten uns quasi jetzt auf den Spielabend am so und so vielten vor, im nächsten Monat, weil da das Highlight beginnt. So läuft das nicht, so ist das, ne, die Leute gehen alle, geben Zeit dafür auf, ein Hobby, und, ne, die wollen wenn der eine Spielabend dann auch, dann will man auch gerne mit einem guten Gefühl nach Hause. Abgesehen davon, dass so von der Kurve, du baust dir an dem einen Spielabend auf und schaffst es dann nicht, den Oberbösewicht, der eigentlich immer das Finale von so einem Abenteuer dann irgendwie womöglich ist. Und dann machst du das am Anfang des nächsten Spielabends und dann flaut das ja eigentlich erstmal wieder ab, weil du kannst das Niveau, was du dann ja geschaffen hast, mit, yeah, wir haben dann den bösen Oberschurken, Dämonen, Menschenfresser, Ork getötet, und dann, was passiert danach? Ja, gut, dann musst du wieder eine Kurve aufbauen, und von daher lieber gucken, genau, dass man ihr wandert in das Dorf XY, ne, und du startest wieder, ja, ja. Das heißt, du kannst theoretisch das auf die kleine Formel bringen, wenn der Spielabend schlecht geendet ist, dann wird er wahrscheinlich auch schlecht starten, ne? Naja gut, ich meine, da kann man natürlich noch ein bisschen was rausholen. Der war gut, ne? Gut, bevor wir jetzt zu schlecht enden, nein, damit die nächste Episode wieder gut anfängt. Nein, bei uns ist es ja nicht so. Wir sind ja sehr One-Shot-orientiert, muss man ja, wenn man es so vergleicht. Ja, im Prinzip schon. Eigentlich voller Highlights mit unserer Folge. Oh, ja? Ich hätte einen Punkt hätte ich natürlich noch, den wir nicht mehr in diesem Podcast besprechen werden. Wir haben nämlich schon mal versucht, eine Folge darüber aufzuzeichnen, nämlich Cliffhangers. Und wir sind mit Cliffhangers, waren wir uns sehr uneins. Ob das funktioniert, ob das ratsam ist, denn es beinhaltet sehr kompakt nämlich das Problem, dass du mit einem spannenden Moment am Spielabend endest und dann das Problem hast, dass du anfängst wiederum mit einer Auflösung dieses spannenden Momentes. Und diese zwischen sozusagen Aufbau der Spannung und Auflösung der Spannung können manchmal Wochen liegen. Und das ist nochmal ein Thema für einen ganz eigenen Podcast. Damit haben wir das Wie beginne ich einen Spielabend von der Angekündigt-Liste gestrichen, um ein neues draufzusetzen. gut, zwei. Space 1889. Ach so. Ja, genau. Und so wird unsere Liste dann immer länger mit dem, was wir noch machen wollen, machen müssen, machen was auch immer. An euch die Aufforderung und der Aufruf, vielleicht habt ihr noch andere. Na, Rituale darf ich ja nicht sagen, aber irgendwas, womit ihr euren Spielabend startet. Aber das würde mich auch sehr interessieren, wie andere Leute diesen Atmosphäreaufbau starten, gerade als Spielleiter. Von DSA kenne ich das zum Beispiel so, dass das ist ein ganz schlechtes Beispiel dafür, dass man sozusagen den Spieler mit einem Gedicht startet. Das war in einem Einführungsabenteuer mal drin. Was? Ja, das. Du suchst auch die Dinge aus den 80er Jahren. Tut mir auch, leid, oder? Aber das ist. Wie macht ihr das denn nicht immer noch so in der Zeit? Nein, nein. Also ganz sicher nicht. Aber das funktioniert nicht. Ich habe manchmal hier für, weiß nicht, fürs viktorianische Rollenspiel oder sowas, so coole Einstiegszitate oder sowas mal. Da überlege ich auch immer, wie ich damit arbeiten soll. Vielleicht benutzen einige Leute ja sowas. Das kann natürlich auch sein. Also, was ich für meine Star Wars Clone Wars Kampagne überlegt hatte, war, weil ich die an die Serie andocken wollte, immer mit so einem Serienstart. So wie die Serie beginnt, sozusagen auch den Spielabend zu beginnen. Ich habe es nur einmal mal gemacht, von daher kann ich jetzt nicht sagen, wie dauerhaft das ist. Aber das wird sozusagen in die Richtung gehen. Ein kleines Filmchen, wie so eine Serie, das Ganze dann aufzuziehen. Aber es ist dann natürlich ein anderer und vielleicht auch nicht ganz so ernster Spielstil, wie man ihn dann erwarten würde. Und deshalb fordert, dass das Abenteuer eigentlich dann noch abgehakt ist an einem Abend. Mhm. Aber gut, das habe ich jetzt sozusagen eigentlich schon im Abspann nochmal reingeworfen. Richtig, und ich will nur noch mal, wenn ihr die Comments dann schreibt, worum ich sehr bitte, zu erklären, wie ihr dann so reinkommt, dann bitte vergesst nicht, wenigstens noch ein bisschen zu erwähnen, in welchem Kontext. Es ist sicherlich, und das hatten wir einmal kurz, ein deutlicher Unterschied, wenn ich mich jede Woche treffe, dann sind die Leute wahrscheinlich schon daran gewöhnt, relativ zügig zu starten und dann braucht man vielleicht nicht mehr so lange. Aber deutlicher Unterschied dazu, wenn man dann eben, was weiß ich, vielleicht nur einmal im Monat, alle zwei Monate einmal, dann werdet ihr sicherlich andere Rituale brauchen, um dann ins Spiel reinzukommen. Bitte schreibt das noch mit dabei, damit man das ein bisschen einordnen kann. Ansonsten, ich habe Interesse daran, diese Folge auch in einen Artikel münden zu lassen, weil ich nämlich selbst kaum Artikel zum Thema gefunden habe, wie ich einen Spielabend starte. Es gibt mehrere, wie man ihn beendet, aber kaum einen, der sozusagen diesen Artikel: Wie starte ich einen Spielabend? Also insofern wäre ich für weitere Tipps auch noch dankbar. Und vielleicht, weil du es gerade angesprochen hast, von mir aus kann man sich auch gerne schon dazu melden, wie es mit Cliffhangern bei euch aussieht. Wir müssen die Folge ja nicht immer sozusagen, wir machen den Input und ihr schreibt dann später was dazu. Ihr könnt ja auch gerne vorher schon, jetzt wo wir es angekündigt haben, dass wir es irgendwann machen, jetzt schon mal was dazu schreiben, mit einigen Anmerkungen, die können wir dann ja gerne aufnehmen. Wir müssen ja nicht immer uns selbst was ausdenken oder andere Artikel, und vielleicht gibt es ja von euch noch Ideen, die wir dann über den Podcast in die Welt hinaus strahlen können. Und ob wir die dann aufnehmen, ist dann der Cliffhanger für diese Episode. Oho. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Der war zu offensichtlich. So, Patrick, mach mal den Deckel zu hier. Das bleibt drin, nicht, dass du denkst, das wäre jetzt hier nur Scherz gewesen. Gut. Bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns auf eine spannende nächste Folge, die dann irgendwann kommt. Jo, bis dann. Mach's gut. Alles klar, bis dann. Tschüss.